Ich liebe meine Sporthose, ich liebe meine Lackschuhe. Ich bin ein Ruski Kanak. Ah! Ruski Kanak. Sporthose, Lackschuhe. Wegen was? Hä? Ah! Bekanntheit, Sex, Gangster, Sporthose, Lackschuhe. Eins gegen eins mit Detektiv oder kratzt die Kurve. So ne kleine Hure will mir den Weg versperren. Schub sie zur Seite, sie zu schlagen, wäre jetzt ganz verkehrt. Ich möchte an die Kasse, bitte lass mich. Bomberjacken im Einsatz mit abgesickten Pumpguns. Bevor der Staat mir ein Chip einpflanzt, droppe ich was. Entweder Rap oder für Banken in den Knast. Pop-Pop-Pornos in Ghettos, Laser-Stilettos. Lapp meinen ganzen Bezirk ein auf ein Fick, dick im Eros. Ah, wer rot? Mehr als Mr. Gagayo. Verkratzt dir dein Lack mit Stein von seinem Nacko. Sami Giacomprezzo, das Straßen-Inkasso. Häng geblieben auf Carface, zieh Nasen vom Lackschuh. Immer noch kein Bartwuchs, immer noch ein Arschloch. Immer noch derselbe durchgewichste Trainingsanzug. Sporthose, Lackschuhe, wow, wow, wow. OL, sie ist grad das Mike, eieiei. Patzer, netter Mollrubel. Aus Lörtenheim manieren, so wie man's kennt. Und wir sind nicht in Paris, sind mit mir. Sporthose, Lackschuhe, wow, wow, wow. OL, sie ist grad das Mike, eieiei. Patzer, netter Mollrubel. Aus Lörtenheim manieren, so wie man's kennt. Und wir sind nicht in Paris, sind mit mir. Mein Block ist heiß und die Sonne klatscht mies. Ich brauch erstmal ein 20 Weed. Fuck the police, dreh'n Pornos mit Ghetto-Chicks, crackige Snitches. In meiner Welt mach ich Heiratsantrag im Maggis. Psy-Bratan-Tuntes, Miami White-Style. Jetzt ist Halbzeit, zur Seite, du Mannsweib. 385i, Neuzeit, Jackson 5. Seit Geburt gehypt, lauf mal nicht so steif. Ich smoke die Pipes wie zu Purple Haze-Zeit. 10 Gramm im Paper, mich ballert kein Spice. Ich will wegziehen, Jetskis, Stargate, Wegbeam, Palmen. Pools und Flatscreen, exquisit zu, explizit sitzen, Bands zu tief kennen, Haufen Tricks, schau das, Heck ist schief, keine Sorge, bloß Hydraulik, lehn dich nach hinten, bau ein und vertrau mir. Sporthose, Lackschuhe, wow, wow, wow, OL, sie ist grad das Mike, eieiei. Patzer, netter Mollrubel, aus Lörtenheim manieren, so wie man's kennt, und wir sind nicht in Paris, sing mit mir. Sporthose, Lackschuhe, wow, wow, wow. OL, sie ist grad das Mike, eieiei. Patzer, netter Mollrubel, aus Lörtenheim manieren, so wie man's kennt, und wir sind nicht in Paris, sing mit mir. Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe, Sporthose, Lackschuhe.